Morning. Guten Morgen. I promised you yesterday that today I will tell you an interesting and shocking story. Gestern habe ich dir versprochen, dass ich heute eine interessante und schockierende Geschichte erzählen werde. I was speaking in Europe. Ich habe in Europa gepredigt. Not too long ago, actually. Vor nicht allzu langer Zeit. A woman came to me and she looked really, really desperate. Eine Frau kam auf mich zu, die wirklich sehr verzweifelt aussah. I was just walking in this meeting of a few hundred people and she stopped me. Ich ging gerade in die Versammlung mit ein paar hundert Leuten, als sie mich anhielt. And she said to me, Reinhard, do you have time? I really need you to pray with me. Sie sagte, Reinhard, hast du Zeit? Ich brauche es wirklich dringend, dass du mit mir betest. I said, look, I don't have time now because I've just come here. The meeting is about to start. I have to pray. Ich sagte, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich gerade erst angekommen bin. Die Versammlung beginnt gleich, ich muss predigen. I said, try to find me later and I will see what I can do. Komm später nochmal zu mir, dann sehen wir, was ich tun kann. But then in the break people stopped me. I had very little break and in the end there was no time. Aber dann in der Pause hielten mich die Leute auf. Ich hatte eine sehr kurze Pause und am Ende blieb keine Zeit mehr. She was really desperate and she said, I really need a prophetic word from God that confirms what I'm doing. Die Frau war wirklich verzweifelt und sagte, ich brauche wirklich ein prophetisches Wort von Gott, das bestätigt, was ich tue. And she didn't tell me what she was doing. Sie sagte mir nicht, um was es ging. I said, look, I'm honestly really sorry, but I can't. Ich sagte, es tut mir aufrichtig leid, aber ich kann nicht. Because I was with other people and the people took me to the place where I was staying. Weil ich mit anderen Leuten zusammen war, die mich zu meiner Unterkunft brachten. I traveled to another city and there I preached again. Dann reiste ich in eine andere Stadt, wo ich wieder predigte. Soon as I walked in, that same woman had traveled to the city too. Dieselbe Frau war auch in diese Stadt gereist. Als ich den Raum betrat, war sie auch dort. Again, she stopped me really desperate. She wanted a word of confirmation from God. Sie hielt mich wieder an und war wirklich verzweifelt. Sie wollte ein Wort der Bestätigung von Gott. And then God gave me a revelation. Dann gab Gott mir eine Offenbarung. God showed me that she is living in a wrong and illicit relationship. Er zeigte mir, dass sie in einer falschen und nicht legitimen Beziehung lebte. So I asked her very plainly. Also fragte ich sie ganz direkt. And then she said it, yes. Und sie bestätigte es mit Ja. She was living in an extramarital affair. Sie hatte eine außereheliche Affäre. And she justified it because her husband was very mean and the other guy's wife was also not very nice. Und rechtfertigte dies damit, dass ihr Ehemann sehr gemein sei und die Frau des anderen Mannes auch nicht sehr nett sei. And they were both Christians. Beide waren Christen. I said to her, look, never mess with a prophet like this. Ich sagte zu ihr, spiel niemals so mit einem Propheten. You don't know what you're doing. Du weißt nicht, was du tust. I'm not going to release a blessing of God over you when you live in darkness. Ich werde keinen Segen von Gott über dich freisetzen, wenn du in der Finsternis lebst. It doesn't even make sense. Das macht doch keinen Sinn. I understand that this is a very shocking story, but it's a true story. Mir ist klar, dass dies sehr schockierend ist, aber es ist eine wahre Geschichte. There are so many Christians who live like this, just not this extreme. Es gibt so viele Christen, die auf diese Weise leben, nur nicht so extrem. They are walking in darkness and they still believe they can have koinonia with God who is light. Sie wandeln in der Finsternis und glauben immer noch, dass sie koinonia mit Gott haben können, der Licht ist. But you can't. You're never gonna have koinonia with God if you walk in darkness. Das geht aber nicht. Du wirst keine koinonia mit Gott haben, wenn du in der Finsternis wandelst. I'm not talking about you going to hell. I'm not talking about anything like this. Ich spreche nicht davon, dass du in die Hölle kommst. Ich spreche von nichts dergleichen. I'm talking about if you want to experience light and life, you have to live in the light and in the life. Ich spreche davon, dass wenn du Licht und Leben erleben willst, du im Licht und im Leben wandeln musst. Otherwise, John is very clear, you're fooling yourself. Johannes macht sehr deutlich, dass du dir sonst nur etwas vormachst. But on the other hand, it's really, really simple too. Der umgekehrte Weg ist auch wirklich sehr einfach. If you want to experience light and life, well, just walk with the light and the life. Wenn du Licht und Leben erfahren willst, dann wandle einfach mit dem Licht und dem Leben. Appropriated by faith and enjoy that incredible deep koinonia with God who is light. Eigne es dir durch den Glauben an und genieße diese unfassbar tiefe Koinonia mit Gott, der das Licht ist. Verse 7. Vers 7. But if we keep living in the pure light that surrounds him, we share unbroken fellowship with one another. Wenn wir aber in dem reinen Licht, das ihn umgibt, weiterhin leben, haben wir ungetrübte Gemeinschaft miteinander. I find it so interesting that it doesn't simply say, ich finde es so interessant, dass es nicht einfach heißt, that if we keep living in the pure light that surrounds him, we enjoy fellowship with him. Dass wir, wenn wir weiterhin in dem reinen Licht leben, das ihn umgibt, Gemeinschaft mit ihm genießen. It actually says, then we will enjoy this koinonia, this fellowship with one another. Es heißt tatsächlich, dass wir dann diese Koinonia, diese Gemeinschaft miteinander genießen werden. I really love it because I just love the whole one and other teaching of the Bible. Ich liebe es wirklich, weil ich die ganze Lehre der Bibel über das Miteinander einfach liebe. Because the whole thing that one another is so powerful and so key throughout the whole Bible. Weil das Einander so viel Kraft hat, ist es in der ganzen Bibel ein so wichtiger Schlüsselbegriff. Let me explain something to you that is really important. Ich möchte dir etwas erklären, das wirklich wichtig ist. And by the way, in the Greek here is the word allelon. Nebenbei bemerkt, wird hier im Griechischen das Wort allelon verwendet. It is an impossibility to have really true unbroken fellowship. Es ist unmöglich, wirklich wahre, intakte Gemeinschaft zu haben, if we walk in darkness. Wenn wir in der Finsternis wandeln. And the sad thing is today there is so much judgmentalism and criticism and pointing the finger within the church. Das Traurige ist, dass es heute in der Gemeinde so viel Verurteilung, Kritik und Schuldzuweisungen gibt. That many Christians are afraid to live in the light, so they hide their sins. Dass viele Christen Angst haben, im Licht zu leben, also verbergen sie ihre Sünden. And I've experienced this many times too, that somebody is really doing the best to live in the light, they confess the sin, and then they are accused, judged and thrown out. Ich habe dies auch schon oft erlebt. Jemand möchte wirklich im Licht leben, bekennt seine Sünde und wird dann beschuldigt, verurteilt und ausgeschlossen. Of course, this is wrong, this is painful, and this violates the trust of the people who live in the light and confess their sins. Das ist natürlich falsch und schmerzhaft und verletzt das Vertrauen derer, die im Licht leben und ihre Sünden bekennen. But just if you experienced rejection, pain and embarrassment, that does not give us a right to ignore this verse in the Bible. We don't have that right. Aber nur weil wir Ablehnung, Schmerz und Beschämung erfahren haben, haben wir nicht das Recht, diesen Vers in der Bibel zu ignorieren. Dieses Recht haben wir nicht. Tomorrow I keep talking a little bit more about this verse. Morgen spreche ich noch ein wenig mehr über diesen Vers.